Krieg und nur bei dir der Schläger kann dir von mir hören. Ich bin im Krieg, sie kann alles allein. Ich kann nicht beweisen, wenn der Lua gelobt. Krieg und nur bei dir der Schläger kann dir von mir hören. Ich bin im Krieg, sie kann alles allein. Ich kann nicht beweisen, wenn der Lua gelobt. Pistole, Schuss, Bombe, Splitter, kann alles allein. Ich war 13, Alter von zu Hause ab. Meine Eltern suchten mich mit den verfluchten Scheißkaps, denn sie wussten nicht, wo ich bin. Ich war ein schlauer Junge und draußen oder drin. Ich war immer bei den Freunden, hab getanzt, hab geflucht. Willst du mich schlagen, dann hab ich sie gesucht. So war mein Leben, überall bin ich gewesen. Ich war nicht in der Schule, heute kann ich immer noch lesen. Es war schwer, schwer diese Zeit. Ich will mich nicht daran erinnern, es ist endlich vorbei. Endlich vorbei, hab mein Leben in den Griff. Wie ein Hunde Schulabschluss, ich mach nur Kiff. Ich scheiße auf die anderen, was sie über mich sagen. Ich führ mein Leben wie der Captain Gadget. Weißt du, ich habe meine Gedanken. Du hast mir jetzt zu verdanken, dass ich dein Leben gerettet hab. Du kannst mir tausend Dank geben, tausend Dank schenken. Denn ab heute weiß ich, dass der Verräter starb. Du bist ein Verräter, Junge. Ein Verräter, Junge. Ein Verräter, Junge. Woher kommst du? Aus dem Dschungel. Aus dem Dschungel. Aus dem Dschungel. Du bist ein Verräter, Junge. Verräter, Junge. Verräter, Junge. Aus dem Dschungel, Junge, aus dem Dschungel. Ich kann nicht großzügig auf die Welt. Ich musste machen, was mein Vater mir befiehlt. Es gab Streit zu Haus, es flog den Fäusten. Doch ich blieb stark, hab nicht mal geheult, denn ich fühlte mich ganz leer, hab mir Gedanken gemacht. Wie soll ich weiterleben mit dieser Sache? Noch mit der Zeit hat sich die Welt geändert. Die ganzen Bitches da draußen haben sich auch geändert. So war mein Leben, es kommt nicht bis zu gut. Mein Vater hat mich so lange geschlagen, bis ich mal zurückschlug. Doch danach hat mein Vater sich zurückgelegt, sich Gedanken gemacht, wie soll er mit mir weiterleben. Nach zwei Tagen hat er mir eine Chance gegeben. Ich sollte überlegen, wie soll ich auch weiterleben. Ich dachte nur, ich mache meine Geschäfte, meine Hand aus Feuer. Für mein Vater war ich der Letzte. Er schlug, schlug, schlug, schlug auf mein Gesicht. Am nächsten Morgen schaute ich mich im Spiegel, wer ich bin. Ab diesem Tag hab ich ihn danach so gehasst, dass ich zwei Wochen lang nicht mehr mit ihm gesprochen hab. Du bist ein Verräter, Junge. Ein Verräter, Junge. Ein Verräter, Junge. Du bist ein Verräter. Woher kommst du? Aus dem Dschungel. Ich hasse dich im Dschungel. Aus dem Dschungel. Du bist ein Verräter, Junge. Verräter, Junge. Verräter, Junge. Woher kommst du? Aus dem Dschungel, Junge. Aus dem Dschungel. Junge, aus dem Dschungel. Ich kann jetzt nicht dafür, ich bin dazu geboren. Wenn man Albaner ist, ist man immer böse geworden. Das ist halt so, wenn man auf die Welt kommt. Ein Schiffer zu sein, ist so hart wie Beton. Ich bin froh, dass ich Albaner bin. Yeah. Ich bin froh, dass ich Albaner bin. Ich bin froh, dass ich Albaner bin. Mein Albaner Herz. Dass ich Albaner bin, dass ich Albaner bin. Ich bin froh, dass ich Albaner bin. Ich bin ein Albaner, ein stolz Albaner. Fuck auf die Niners. Fuck auf die Haters da draußen. Krieg und nur bei dir der Schläger kann dir von mir hören. Ich bin im Krieg, sie kann alles allein. Ich kann nicht beweisen, wenn der Lua gelobt. Pistole, Schuss, Bombe, Splitter, kann alles allein. Ich kann die Familie verloren. Krieg und nur bei dir der Schläger kann dir von mir hören. Ich bin im Krieg, sie kann alles allein. Ich kann nicht beweisen, wenn der Lua gelobt. Pistole, Schuss, Bombe, Splitter, kann alles allein. Ich kann die Familie verloren.